Deutschlandradio Kultur. Es ist 8:10. Radio Free Europe bzw. Radio Liberty, so nennt sich eine Kette von Radiostationen, die von Prag aus vor allem Hörfunkprogramme für Osteuropa und Zentralasien produzieren. In diesen Tagen kommt vor allem der iranischen Redaktion eine besondere Bedeutung zu. Bei den Hörern im Iran zählt Radio Liberty nämlich zu den wenigen objektiven Informationsquellen. Die Website wird täglich zurzeit mehr als 1 Million Mal besucht. Die 40 Redakteure für Iran senden rund um die Uhr und kämpfen auch in Prag gegen die Zensur des iranischen Regimes. Einer von ihnen ist Mohammed Reza Kasemi und mit ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kasemi, wie läuft denn die Arbeit derzeit in Ihrer Redaktion ab? Ja, eigentlich, wir haben seit den Wahlen, seit ungefähr 10 Tagen Ausnahmezustand. Programme sind alle umgestellt auf die Ereignisse im Iran und wir haben längere Programme und eigentlich fast beschränken wir uns nur noch auf die Entwicklungen im Iran. Wir berichten fast nur noch über die Proteste und die Statements und Positionen und Sachen, die Politiker, Oppositionspolitiker über die Ergebnisse der Wahlen veröffentlichen und die Antwort, die Regierung, die Stellungnahme der Regierung und des Führers und so weiter. Berichten Sie denn auch in den Iran über die Reaktionen aus dem Ausland? Ja, natürlich. Das ist auch ein Teil, wie gesagt, der Bedarf ist sehr groß. Eigentlich, es gibt viele Leute, die fragen, was ist die Antwort von der Welt? Wie reagiert man? Hat man uns im Stich gelassen? Es gibt wirklich Leute, die anrufen und fragen, ja, hört man, was hier passiert? Weiß man, was hier passiert? Kann jemand uns helfen? Und natürlich deshalb ist auch sehr wichtig, dass wir berichten über die Stellungnahmen der vor allem westlichen Politiker. Und wie funktioniert das technisch? Können die Leute im Iran das Radio anschalten und hören sie dann? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ist sehr problematisch. Die iranische Regierung versucht mit allen Mitteln uns zu blockieren, mit irgendwelchen Wellen und das hat auch, die haben auch eine ganz neue Methode entdeckt. Die haben geschafft, zum Beispiel BBC Persian, das persische Programm von BBC, im Fernsehprogramm von BBC auszuschalten, das über Hotbird gesendet wurde. Unser Programm wurde auch über Hotbird Satellit gesendet. Das wurde ausgeschaltet über die Wellen, die sie irgendwie senden und sozusagen die attackieren die Satellit und wir senden über auch Kurzwelle und Mittelwelle, die werden auch blockiert und aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Wir versuchen immer wieder neue Frequenzen zu finden, neue freie Frequenzen und senden wieder weiter. Aber wir haben natürlich auch Internet und neue Satellitenfrequenzen. Und ja, es ist wie gesagt ein Katz-und-Maus-Spiel. Woher bekommen Sie Ihre Informationen? Darüber wird ja in diesen Tagen auch viel geredet. Hallo? Das hören Sie mich noch? Hallo? Herr Kasemi? Hallo, ich höre Sie nicht mehr. Herr Kasemi, hören Sie mich jetzt? Herr Kasemi, wir spielen kurz Musik und dann versuchen wir gegebenenfalls, Sie nochmal anzurufen. Die Verbindung scheint unterbrochen worden zu sein.